Damit dieser Bus auch weiterhin fahren kann, braucht er Geld. Falls ihr euch beteiligen wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler. Inzwischen habe ich eine Monatskarte. Ja. Ah, das ist eine Monatskarte, ist gut, dann, da verdienen wir mehr Geld dran dann. Das ist, ja. Naja, verdienen. Also du ja, nicht, also wir. Der Umsatz steigt. Der Umsatz steigt, ja. Genau. Umsatz, von Geld Umsatz. Verdienen ist, glaube ich, noch keine Rede. Wir haben uns was überlegt, weil wir ja jetzt ein Jahr alt sind, so ungefähr ein Jahr alt sind. Wir machen ja Kommentare eigentlich nur für Leute, die uns auf Steady unterstützen. Aber zum Einjährigen haben wir uns gedacht, wir machen mal Kommentare auch für diejenigen, die YouTube benutzen oder kennen. Denn unser Podcast wird auch als YouTube-Video verbreitet. Da kann man uns dann dabei zugucken, wie wir am Tisch sitzen und der Götz hinten auf dem Greenscreen irgendwelche obskuren Bilder einblendet. Genau, da können wir übrigens gar nicht mitreden. Der macht da, was er will, oder? Ja, genau. Nicht nur das. Ich habe ehrlich gesagt auch noch nie genau hingeguckt, was der macht. Mach doch mal Katzenbilder. Götz blendet dann hier immer so Katzenbilder ein, ja, und genau. So, ne, sowas alles in der Art. Jedenfalls zum Einjährigen haben wir uns gedacht, habt ihr die ein oder andere Frage. Und wenn ihr die ein oder andere Frage habt, dann schreibt ihr doch mal in die YouTube-Kommentare unten rein. Wir würden die dann sammeln und beantworten. Allerdings nicht in den YouTube-Kommentaren, sondern in einer oder mehreren, je nachdem wie viele Fragen kommen, separaten Sendungen. Und alles, was da so in Richtung Shitstorm geht, wird sofort mit Delete. Ja, natürlich. Das auch nicht. Ja, also ja. Diese übliche Zersetzung, die da in den sozialen Medien, naja, stattfindet, die machen wir nicht mit, die machen wir höchstens selbst. Außerdem haben wir davor gar keine Angst, weil wir haben hier nur intelligente Zuhörer. Richtig. Kommen wir zu einem Thema, das mir ganz besonders am Herzen liegt, weil ich ja sehr feindlich dem eingestellt bin, Mobilität. Du bist der Mobilität gegenüber feindlich eingestellt? Ja, war ein Kommentar auf Apple, glaube ich, auf iTunes, hat mich jemand als Mobilitätsfeind. Eben habe ich noch gesagt, wir haben intelligente Zuhörer. Ja. Ich glaube, wir haben gerade einen Hörer verloren. Den Hörer. Mobilitätsförderung ist das Thema heute. Das Problem ist, also ich verbringe ja viel Zeit auf Twitter und da gehen immer mal wieder so Tweets rum, wahrscheinlich ist es in anderen sozialen Netzwerken genauso, die sich damit beschäftigen, dass du kaufst ein E-Auto, du kriegst 9.000 Euro so geschenkt. Die Mobilitätsförderung. Ich dachte, du bist jetzt so mit Sanitätsgeschäften, wo Rollatoren angeboten werden oder Gehhilfen. Das ist ja auch ein Mobilitätsthema, ne? Naja, na klar. Du musst ja auch Mobilität auf Krankenschein. Diskriminierungsfreie Mobilität ermöglichen. Ja, also der Klassiker in Berlin, Rolltreppe und Aufzüge bei der BVG. Noch schlimmer bei der S-Bahn. Ja. Also das ist so, wenn du bei der BVG ist immer so, alles funktioniert und sobald du dann nach Oberirdisch kommst, wo dann S-Bahn ist, geht nichts mehr. Das ist so einer meiner Lieblinge. Da öffnet sich ein rostiges Tor. Das ist echt unglaublich. Es gibt so eine Rolltreppe am Ostkreuz. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann die mal funktioniert hat. Ist sie denn neu oder stammt die noch aus Rostkreuzzeiten? Das ist die ist neu. Die hängt am neuen Bahnhofsgebäude dran. Ja. Ein anderes Thema. Also. Das meinen wir nicht. Wir meinen diese Subventionen halt, die es so gibt. Ah, okay. Du kaufst ein Elektroauto, kriegst 9.000 Euro dafür, dass du 10 Quadratmeter Platz wegnimmst. Ja, dass oder du hast einen Firmenwagen. Oder du hast einen Firmenwagen oder sowas. Also du kriegst aus irgendeinem Grund kriegst du eine Subvention dafür, dass du Auto fährst. Aber du kriegst keine Subvention dafür, dass du nicht Auto fährst. Dabei ist doch eigentlich der Zeitgeist in die Richtung, fahrt weniger Auto, insbesondere in den Städten. Naja, jetzt wäre es ja eigentlich angemessen, dass jemand sagt, so Holger, guck mal, du hast da ein Auto. Wenn du das verkaufst, ja, und den Verkauf nachweist, kriegst du von uns eine Abwrackprämie in Höhe von 10 Jahre Bahncard 100. Oder ja, sowas gibt es nur, wenn du, versprichst, ein neues Auto zu kaufen. Abwrackprämie. Ja, das hatten wir doch. Hatten wir 2008, 2009, ne, Finanzkrise, ja, wo wir lauter neue Autos kaputt gemacht haben. Ah, oh, das war ein Drama. Unglaublich. Ich erinnere mich noch an die Phalanx von 124, an die bei so einem spezialisierten Abwracker standen. Ja. Im Wedding, da schien die Sonne auf die Autos rauf. Ich dachte, oh. Was ist mit denen eigentlich passiert, mit diesen Abgewrackten? Sind die alle nach Afrika gegangen? Oder? Keine Ahnung. Also offiziell sind sie restlos zerstört worden. Ja. Die sind also nicht wieder zulassungsfähig im Bereich der EU. Okay. Ja, aber soweit die Theorie. Ich habe Geschichten gehört. Das sind so katastrophale Entscheidungen, die ich. Also ich verstehe das. Ja. Weil da wird halt privater Konsum, also Binnenkonsum angeleiert dadurch, aber ja. Aber warum kriege ich Geld für ein Auto und noch ein Auto? Ja, warum gibt es das Dienstwagenprivileg, das Dieselprivileg, das was weiß ich was Privileg? Naja, aber wehe ich, ne? Ja. Wehe ich mache was Sinnvolles. Naja, es hat ja einen Sinn hat es ja. Jede einzelne Subvention, in Anführungsstrichelchen, hat ja ihren Sinn. Ja, für den, der sie kriegt. Genau. Ja. Also bleiben wir doch mal gleich bei dem, du hast eben gesagt, Dieselprivileg. Ja. Das Dieselprivileg besteht ja darin, dass die Energiesteuer auf den Dieselkraftstoff geringer ist als auf den von Benzin. Also ist, glaube ich, auch Deutschland eins der wenigen Länder, die das überhaupt so machen, oder? Eigentlich, ja, denn eigentlich ist Diesel teurer. Ja? Ich glaube, also in der Schweiz habe ich mehr bezahlt oder das Gleiche. Ja, genau. Also nee, in Österreich ist es auch so. Okay. In Österreich ist es auch so. Die Idee dahinter ist die, die Begründung wurde auch mehrfach verändert. Ja. Ja, also ursprünglich war es mal so, dass eben der Wirtschaftsverkehr entlastet werden sollte von Steuerabgaben auf den Kraftstoff. Ja. Da ging es ja um Transport und ist ja dann auch sinnvoll. Kann man ja sagen, aber wobei die sind ja also in mehrfacher Hinsicht entlastet. Die haben also einmal geringere Treibstoffkosten, wenn sie Diesel tanken, und auch eine andere Besteuerung ihrer Fahrzeuge. Mhm. Ja, also da geht es ja nach Nutzlast. Und vor allen Dingen, letztendlich bezahlen wir das ja, wenn wir im Supermarkt das Produkt kaufen, weil letztendlich wird es ja auf den Verkaufspreis des Produktes umgelegt, dass da transportiert wird. Wie man jetzt gerade sieht, aktuell sind ja Transportkosten in die Höhe geschnellt und das treibt natürlich die Inflation. So, und auf der anderen Seite, im Pkw-Bereich sagt dann der Gesetzgeber, der Steuergesetzgeber, der Fiskus, dadurch, dass die ja so wenig Treibstoffkosten haben, werden wir mal die Kfz-Steuer hochsetzen. Ja, also wenn man jetzt vergleicht ein vergleichbares Auto, also ein Passat mit Dieselmotor und ein mit Benzinmotor, da zahlt der Diesel deutlich mehr Kfz-Steuer. Ja. Und das wird aber trotzdem so geschluckt von den Passat-Dieselfahrern, weil die in der Mehrzahl der Fälle ja Firmenwagentreiber sind. Mhm. Ja, und der Car-Captain bei dem Unternehmen, wo der Firmenwagen da im Pool steht, sagt, naja, die fahren ja so viel. Ja, da wird ja im Jahr fahren die dann 30.000 Kilometer, der Pharmavertreter oder jemand, der eben im Außendienst tätig ist, dass die Ersparnis bei den Kraftstoffkosten den Mehraufwand bei den Steuerkosten minimiert. Außerdem ist es sowieso egal für die, weil die es ja alles mit in die Betriebskosten reinsetzen und damit von der Steuer wieder absetzen können. Aber die Privatleute finden das ja auch trotzdem gut. Also die zahlen ja auch gerne mehr Steuern für den Diesel. Weil sie sich dann vermutlich, weil es an einer Tankstelle freuen, wenn weil sie sich billiger guck mal, anfühlt. Voll getankt, nur 65 Euro, wunderbar. So, und jetzt im Augenblick ist es ja so, also da jetzt wird ja mal wieder draufgehauen und sagt, also man muss den Dieselkraftstoff, also das Dieselprivileg abschaffen. Ja. Ja, sagen, die Autohasser. Ja. Nö, sag auch ich. Aber also, bist du auch Autohasser? Nee, eigentlich nicht. Also ja, aber nee, es ist nicht so einfach. Also es gibt tatsächlich Autohasser. Die nutzen kein noch so doofes Argument, um irgendwas gegen das Auto zu machen. Genau, also ich finde, wir verwenden Autos falsch. Ja. So grundsätzlich. Wir verwenden Autos 2022 so, wie wir sie 1962 verwendet haben. Und das war 1962 völlig in Ordnung. Aber so langsam sollten wir mal erwachsen werden. Das ist so, also, ja. Also hier oben Licht anschalten. Ja, genau. Also das ist so dieses, wo ich immer sage, alle Autos raus aus der Innenstadt, aber bitte so viel Carsharing, dass ich immer mit dem Auto fahren kann, wenn ich Bock drauf habe. Wir verlassen jetzt gerade so ein bisschen das eigentliche Thema. Ich wollte nur mich nochmal erklären, damit es hinterher nicht wieder heißt, ich sei mobilitätsfeindlich. Das tut mir auch weh. Du bist ja auch nur Mensch. Ja. Ja, gut. Holger Klein ist ein Mensch. hört. Dieselprivileg. Definier doch mal kurz das Dieselprivileg. Sprit ist billiger. Der Sprit ist billiger. Okay. Ich sehe halt nicht ein, dass der Sprit billiger ist. So, und jetzt gibt es eben Leute, die sagen, nicht nur in Sonntagsreden, sondern auch so, ja, der muss gleichgestellt werden mit Benzin. Ja. Ja. Wäre ich auch dabei, ja, dass genauso besteuert wird. Dann kann aber auch die Kfz-Steuer gleichgestellt werden. Genau so wie beim Benziner. Ja? Und dann wäre das wieder okay. Komischerweise ist aber in der Diskussion geht es ausschließlich um den Dieselpreis, nicht um die Kfz-Steuer. Wenn man sagt, Benziner und Diesel müssen, was die kosten, also das Dieselprivileg muss weg. Weil die das fordern, nicht so genau wissen, worum es geht. Also die haben kein Auto. Ach so. oder haben sich da noch nie Gedanken darüber gemacht. Beziehungsweise haben wahrscheinlich sogar die gleiche Denkverzerrung, die du als Dieselfahrer sowieso hast. Also du zahlst 100 Euro mehr Kfz-Steuer. Bloß mit einem anderen Vorzeichen. Genau, du zahlst halt 100 Euro mehr im Jahr Kfz-Steuer und sparst an der Tanke 100 Euro. An der Zapfsäule ab. Genau, und sparst an der Tanke 100 Euro im Jahr. Mhm. Aber die 100 Euro Kfz-Steuer zahlst du nur einmal und denkst, shit. Ja. Aber wenn du jeden Monat einen Zehner sparst, aber denkst du jedes Mal, Enter bei der Überweisung gedruckt hast, vergisst es ja genau, wieder. Genau, das ist ja letztlich... Na gut, aber jetzt kurz mal von dir, Gleichstellung mit den Benzinern, das heißt also auch wirklich Kfz-Steuer runter dann? Das hieße es bei mir nicht, die würde ich hochsetzen, weil weil ich den Lenkungseffekt der Kfz-Steuer sehr, sehr wichtig finde. Weil es gibt zwei Dinge, die mich daran hindern, mehrere Autos zu haben. Ja? Aha. Ich habe kein Abstellplatz. Punkt eins. Und ich muss Steuern für beide zahlen. Und je niedriger die Steuern sind, desto mehr Fahrzeuge bin ich versucht, mir zu kaufen. Darum möchte ich gerne auch hohe Kfz-Steuern haben. Also da müssten wir nochmal separat drüber diskutieren. Dann. Ich habe ja so ein Oldtimer-Sammler-Kennzeichen. Ja. Da zahle ich für das Kennzeichen 192 Euro Steuern im Jahr. Dann will ich auch so eins. Und kann damit so viele Autos bewegen, wie ich möchte. Ja, dann ich will auch so Allerdings eins. Muss ich für jedes Auto einen privaten Stellplatz nachweisen. Ja, also die stehen alle in der Garage. Aber das, ich überlege gerade, wäre das regelbar auf normale Kfz-Besitzer? Skaliert das, wie wir von Leuten sagen? Sowas gibt es ja bereits. Das sind wir wieder bei unserem Wechselkennzeichen. Wir haben ja mal. Wir empfehlen die Kennzeichensendung, genau. Ja, die Kennzeichensendung, genau, stark nachgefragt. Die ist aber, also da sieht man auch mal wieder, da sind offenbar immer Dilettanten dran. Das Potenzial, das Regelungs- und Steuerungspotenzial der verschiedenen Kennzeichen wird nicht ausgeschöpft. Ja, leider Gottes. Ja, und an anderer Stelle geht es in die völlig falsche Richtung. Wenn ich mir das Dienstwagenprivileg, das ist das nächste Privileg, angucke. Was genau ist das? Ich war noch nie angestellt und hatte noch nie einen derartigen Dienstwagen. Ich hatte einmal ganz kurz einen Dienstwagen und habe mich also von Anbeginn an geärgert darüber. Ja, weil man natürlich dann wieder nicht selber, also man kann bis zu einem bestimmten Punkt da schon selber Einfluss nehmen. Aber das entwickelt ja irgendwann auch eine Eigendynamik. Also das Dienstwagenprivileg betrifft Leute, die einen Dienstwagen von ihrem Arbeitgeber gestellt bekommen. Die müssen dafür nichts bezahlen. Der Arbeitgeber kauft oder liest das Auto. Ja. Die seit einiger Zeit, das war lange Zeit nicht der Fall, muss jetzt der geldwerte Vorteil, den man daraus hat, also man muss ja kein Auto kaufen, man muss es nicht versichern, man muss es nicht versteuern, nicht mal den Sprit muss man bezahlen. Der geldwerte Vorteil muss als de facto Einkommen versteuert werden. Das ist dieses 1% des Neuwertes im Monat oder so. Genau, muss zusätzlich, also wenn du jetzt, du versteuerst im Monat meinetwegen 3.000 Euro und hast ein Auto, was 50.000 Euro Liste gekostet hat, dann musst du 500 Euro zusätzlich versteuern. Ja. Du versteuerst also nicht 3.000 Euro, sondern 3.500 Euro. Ja. Das heißt, du zahlst mehr Steuern und kommst unter Umständen in eine höhere Steuerklasse, Steuerprogression. Und ja, aber das geht eben von deinem Einkommen ab. Aber es ist in der Regel viel, viel weniger als das, was du sonst, wenn du das Auto selber kaufen, finanzieren, versteuern, versichern und betanken müsstest, bezahlen müsstest im Monat. Ja, und vor allen Dingen, es ist ja, selbst wenn es derselbe Preis, also dieselben Kosten für dich bedeuten würde, du hast ja unendlich weniger Stress, wenn es nicht dein eigenes Auto ist. Außerdem, genau. Ne? Kratzer drin, Mist, was willst du machen? Ne? Ja, gibst du dem Car-Captain deiner Firma, der kümmert sich dann um alles. Mhm. Was kommt da jetzt gerade rein von der Produktion? Götz, der Produzent, reicht was ist denn das hier? Ein Privatwagen kostet 420 im Monat, ein VW Polo mit 70 PS. Entschuldigung. Was gibt's da zu lachen? Ich finde, 70 PS ist irgendwie so angemessen. Ja, absolut. Aber es ist halt so irgendwie niemand. Ich habe das Gefühl, dass niemand mehr Autos mit weniger als 100 PS bewegt. Darum muss ich gerade ein bisschen grinsen. Ja, ich fahre 41. Ich habe 120, glaube ich. Ne? In dem Transit? Ja. Ich weiß 125. 125. Der Polo mit 70 PS kostet privat 420 im Monat. Und da ist dann die Frage. Ach nee, und der Porsche Cayenne kostet 314 im Monat als Dienstwagen. Ah, jetzt verstehe ich. Ja, okay. Okay, aber da muss man... Na gut, okay, aber da sieht man ja, das ist eben das Dienstwagenprivileg. Ja, nicht? Das heißt, ich nehme lieber einen Cayenne vom Chef als einen Polo, den ich mir selber kaufe. Naja, du, ein Cayenne ist ja auch ein schönes Auto, riesengroß. Ist er? Ich habe noch nie in so einem Auto, ich habe noch nie im Cayenne gesessen. Ach, ist der gut? Ja, klar. Ich habe mal in dem, wie heißt der, Viertürer Porsche, Panamera gesessen. Ja. Da habe ich gedacht, okay, ich will sofort so ein Auto und einen Chauffeur haben. Ah, und du sitzt dann hinten rechts. Ah, und dann winke ich die ganze Zeit so präsidial. Ja. Nee, das fand ich wirklich geil. Naja, also gut. Das, ich meine, da habe ich echt gedacht so, jetzt. Vor allen Dingen, ich meine, ein Cayenne ist natürlich eine dicke Kiste, kostet auch viel Geld. Ja. Da verdient auch der Hersteller natürlich ordentlich Geld. Ja. Und wenn man dann auch weiß, dass in Deutschland 2/3 aller Neuzulassungen eben solche Firmenwagen sind. Ja. 2/3. Ja, krass. Also da, ich meine, es ganz klar ist, dass da ist ein Lenkungseffekt deutlich zu erkennen. Natürlich, die Frage ist, ich darf gar nicht die Frage stellen, sondern ich muss das als Aussage formulieren. Da wäre es doch aber eigentlich schlauer, wenn der Staat sagen würde, für den Cayenne müsst ihr 3% im Monat zahlen und für den Polo nur ein halbes. Na, jetzt ist die Frage, was will der Staat? Ja, das ist die Frage. Der deutsche Staat... Hast du es schon rausgefunden? Die deutsche Bundesregierung hält ja traditionell 3 Hände über ihre Schlüsselindustrie und das ist nun mal die Autoindustrie. Ja. Dieses Dienstwagenprivileg, das gibt es ja auch noch gar nicht so. Es war ja früher noch ein viel dickeres Privileg. Da war nämlich gar kein geldwerter Vorteil. Ach. Wurde gar nicht in Anrechnung gestellt. Da kriegte man einfach die Kiste als Incentive. Ja. Incentive für den Angestellten. Und, ja. Also unter Umständen war es dann so, wenn du da Wettbewerb hattest, dann sagt, oh, bei dem, guck mal, da kriege ich einen Mercedes als Dienstwagen und hier bloß einen Opel. Fällt mir gerade ein. Mein Vater war bei Ford früher. Mhm. Und die haben als Werksangehörige ja so groteske Rabatte bekommen, dass der den Jahreswagen zum Neupreis sozusagen... Genau, und das war, ich glaube, um Ende der 80er Jahre war das zum ersten Mal, dass mein Vater den geldwerten Vorteil hätte versteuern müssen und da hat es sich nicht mehr gelohnt für den. Ja, da hat der Staat eben diesen geldwerten Vorteil für sich abgeschöpft, was ja völlig legitim ist. Ja, natürlich, das ist Einkommen. Kann man ja sagen. Ja. So, und jetzt, also da gibt es jetzt mehrere Aspekte, neuere Aspekte, die da eine Rolle spielen. Nicht? Also zum einen dient natürlich dieser 2/3-Anteil der Dienstwagen, die jedes Jahr neu in den Markt kommen. Wir reden von, also wir haben, ich glaube, immer so unter normalen Bedingungen immer so um die 3 Millionen Neuzulassungen im Jahr in Deutschland, auf dem deutschen Markt. Ja. 2/3 davon sind eben 2 Millionen, die als Dienstwagen in den Markt kommen. Ja, das sind meistens Autos, die so ein bisschen höherwertig sind, siehe das Cayenne-Beispiel. Und sie sind vor allen Dingen neu. Sie sind ganz neu, nicht? Also es dient natürlich dazu, neuere, modernere, sichere, sauberere Autos in den Markt zu kriegen. Zum einen, und, was ja gut ist. Und überhaupt Produktion am Laufen zu halten, weil normale Menschen ja sagen würde, die Karre ist doch noch gut, die fahre ich noch ein Jahr. Genau, nicht? Und jetzt darf man natürlich auch nicht vergessen, die Dinger sind teuer. Ja. Die kosten einfach richtig Geld. Und der Neuwagen des kleinen Mannes ist ja der Leasingrückläufer. Stimmt, habe ich irgendwann schon mal erzählt. Ja, eine der ersten Sendungen, wo wir, glaube ich, über Neuwagen gebraucht haben. Genau, und also über diesen Weg, also die Anreizsetzung. Auf Deutsch, genau, über diesen Anreiz für den Mitarbeiter da eben den Dienstwagen zu fahren, wird der deutsche Fahrzeugpark erneuert. Das Flottenalter jung gehalten. Ja, was auch inzwischen nicht mehr funktioniert. Nicht? Nee? Nein, funktioniert auch nicht mehr, weil die Autos werden immer älter im Schnitt in Deutschland. Ja. Das liegt zum Teil eben an der Überkomplexität von modernen Autos. Also wenn so eine Kiste dann 5, 6, 7 Jahre alt wird, dann flickern hier Lampen und steigt da die Elektronik aus. Man landet ganz schnell in einem wirtschaftlichen Totalschaden. Ja. Und das interessiert natürlich den Dienstwagenfahrer nicht, weil der ist die ersten 3 Jahre, es geht an so einem Auto nichts kaputt. Die Industrie baut die Dinger schon so, dass sie eben 3 Jahre lang keine Probleme machen. Dann gehen sie raus, kommen aus dem Leasing und landen dann beim ersten privaten Besitzer. Und der darf sich dann nach 2 Jahren mit all dem Kram rumschlagen. Okay. Gut. So Abgasrückführventil und sowas. Ja, genau. Das ist ja dein das ist mein, das ist nicht mein Running Gag, das ist meine Nemesis. So, pass auf. Und jetzt also die Mobilitätsförderung, die wird inzwischen, also der Markt drückt da auch so ein bisschen. Das, was die Dienstwagentreiber völlig normal empfinden und auch gerne in Anspruch nehmen, wird von den nachrückenden Kohorten, also von jüngeren Leuten, die jetzt vielleicht ins Berufsleben einsteigen oder auch schon erste Erfahrungen haben und zu einem großen Arbeitgeber wechseln, irgendwo zu einem großen Industrieunternehmen, die sagen, insbesondere dann, wenn sie in einer Metropolenregion wohnen, ein Dienstwagen Entweder aus ideologischen Gründen wollen sie den nicht oder auch aus praktischen Gründen wollen sie den nicht. Parkplätze vorm Haus. Genau, haben keinen, finden keinen Parkplatz und oder ihnen gefällt die Kiste nicht oder sie haben gar keinen Führerschein, gibt's ja auch. Die sagen, nö, was, also das, was der Dienstwagen an, als Gehaltsbestandteil ausmacht, ich weiß nicht, was das sind vielleicht irgendwie 500 Euro im Monat, da kann man doch was anderes draus machen. Also das Geld will ich natürlich trotzdem gerne haben. Ja. Jetzt nicht einfach nur als Zusatzgeld, sondern Sie können mir ja, also als Arbeitgeber können Sie mir ja, wenn ich jetzt Mitarbeiter bin, ein Monatsticket finanzieren, vielleicht ein Dienstfahrrad, ja, und dann noch regelmäßig ein neues iPad oder irgend sowas, was natürlich auch immer dienstlich genutzt werden kann, muss, soll. Was dem Arbeitgeber kann es egal sein, weil Betriebskosten sind Betriebskosten. Und genau, und das ist in der Tat auch so. Es gibt in der Tat Arbeitgeber inzwischen, die sagen, ja, uns egal, also ihr habt ja ein Budget, das ist ein Mobilitätsbudget und das könnt ihr entweder als Dienstwagen verbrennen oder eben mit anderen. Ich Rollschuhe von kaufen. Ja, wenn es denn unbedingt sein muss. Nicht? Und das funktioniert auch inzwischen ganz gut, zumal bei Sachen, die also nicht direkt Fahrzeuge betreffen, dann eben der Geldwertevorteil nicht zur Anrechnung kommt. Ah, ja, also, ja klar. Ja, also, das weiß ja niemand, ob ich das iPad im Büro liegen habe oder zu Hause. Genau, nicht? Also so ist es. Und Jobticket, da weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht ganz genau. Ich glaube, da muss auch ein Geldwertevorteil, wird da zur Anrechnung gebracht, weil man damit ja auch privat fahren kann. Ja. Nicht? Also immer dann, wenn auch eine private Nutzung vermutet wird vom Finanzamt, dann ist ein Geldwertervorteil fällig. Das ist bei Fahrrädern so und also überhaupt bei allen Fahrzeugen. Ja. Und da gibt es aber inzwischen eben Unterschiede, auch wieder politisch bedingt. Elektrofahrzeuge, da ist der Geldwertervorteil halbiert. Ja, da sind es also nicht 1%, sondern nur 0,5. Ja, also wer jetzt einen Tesla S kriegt, der ist genauso teuer wie dein Panamera. Oder? Aber wenn ich mir mein Microlino, da kriege ich gar nichts für. Ne? Microlino als. Ach nee, ich bin auch gerade auf dem Holzweg. Mir geht es jetzt um. Das war jetzt die Neuwagenprämie. Das wäre die Neuwagenprämie. Ja, spielt damit rein, ist aber was anderes als der Geldwertevorteil. Ja, also der Geldwertevorteil, der ist immer bei Fahrzeugen anzusetzen, wenn die vom Arbeitgeber finanziert, aber auch privat genutzt werden. So, Fahrräder, Pedelecs betrifft das auch. Ne? So, das ist eben das, was steuerlich anzusetzen ist. Aus dem Bundeshaushalt, also aus dem Steuertopf heraus finanziert werden aber dann andere Sachen, auch übrigens bei Dienstwagen. Wenn man jetzt einen Dienstwagen kauft oder liest als Arbeitgeber, kann man auch die Prämie in Anspruch nehmen. Also bei einem Elektroauto sind es eben 9.000 Euro plus Mehrwertsteueranteile. Ich glaube, insgesamt wären es dann 9,6, okay, was da eine Rolle spielt. Das betrifft reine Elektroautos und etwas minimiert dann eben auch Plug-in-Hybride, also all die Fahrzeuge, die ein E im Kennzeichen haben, tragen dürfen. Die Förderung für Plug-in-Hybride wird am 1. Oktober 2022 ein bisschen verschärft und gilt dann nur noch für Autos, die nach WLTP auch 60 Kilometer elektrisch fahren können, mindestens 60 Kilometer elektrisch fahren. Also das ist schon ziemlich gut für ein Plug-in-Hybrid. Das ist, wenn ich mir überlege, als ich auf dem Land noch gewohnt habe, die Strecken, die ich gependelt bin mit dem PKW, hätte ich elektrisch geschafft. Ich wäre abends mit einer leeren Batterie nach Hause gekommen und morgens mit einer vollen halt wieder losgefahren. Na ja, gut, wenn du die Lademöglichkeit hast. Ja, darum sage ich. Also aber das ist ja Holger WLTP. Also in der Praxis sind es dann eben doch wirklich nur 45 Kilometer. Ja, okay. Nee, gut, aber was geschafft. Ist drauf, jetzt kann man vergessen, zumal ja auch die Diskussion um die Plug-in-Hybride nicht so richtig abreißt. Ja. Also auch aus meiner Sicht sind die Plug-in-Hybride eine Krücke. Ja. Meinetwegen, also da bin ich ja dabei, als Übergangstechnologie, um die Leute eben die Reichweitenangst zu nehmen. Anzutriggern, die Elektromobilität zu akzeptieren, funktioniert ja auch ganz gut. Ich meine, tatsächlich, wenn man jetzt so einen modernen Plug-in-Hybrid hat, der meinetwegen 60 Kilometer schafft, damit liegt der ja schon auf dem Niveau von einem i3 von 2014. Ja, ja? Du hast ja auch noch diesen psychologischen Effekt. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der ein Elektroauto gefahren wäre und danach gesagt hätte, nee, ich will wieder, ich finde das doof, ich finde Benziner viel schöner. von Auspuffgeräuschen mal abgesehen und so, aber alleine diese Dynamik und die Geräusche, Ruhe und so. Ich könnte mir vorstellen, dass das gerade so Plug-in-Hybride dann auch die Leute dahin bringen zu sagen, ja scheiße, jetzt geht der Motor schon wieder an, das nächste Mal ja, ich genau, mir aber einen vollelektrischen. Genau. Na gut, okay, aber du musst eben immer einen redundanten Treibsatz mit dir rumfahren, nicht? Du hast also immer entweder die Batterie und die E-Maschine mit an Bord oder den Verbrenner mit an Bord. Also ich finde, da wäre es besser, man hätte eine saubere Lösung. So, und wir reden ja von Förderung der Mobilität. Ja. Und wie im Netz zu lesen war, schreibt einer, ja, verdammt nochmal, ich bin ja auch mobil, nur eben ohne einen vierrädrigen Untersatz. Wieso kriege ich eigentlich nicht eine Förderung dafür, dass ich kein Auto habe? Was ja der politischen Zielsetzung, also der CO2-Minimierung und der Verkleinerung der Blechlawine sehr zu Pass kommen sollte. Also die eigentlich eine Abwrackprämie für Leute, die kein neues Fahrzeug, ne? Weil die Bahncard 100, die dann gerne als Ding genommen wird, oder die Jahreskarte für die BVG hier in Berlin, das Argument wäre wenn die Bahn nicht sowieso subventioniert wäre, dann würde halt die ABC-Jahreskarte nicht 1.000 Euro kosten, sondern wahrscheinlich 1.600. Mhm. Das heißt, die Kohle, du kriegst die Subvention schon. Die kriegt man ja schon. Nicht? Das ist so ein bisschen das, was fishy macht, das Argument. Es ist eben ganz schwer. Wie will man es jetzt in die Praxis umsetzen? Ja. Es gab ja überhaupt, also die Idee jetzt im letzten Wahlkampf, da war ja auch ab und zu mal von einer Mobilitätsprämie die Rede, nicht? Die man den Leuten eben im Wege der Steuererstattung oder auf Antrag meinetwegen zukommen lässt, damit sie wirtschaftlich ihre private Mobilität organisieren können. Aber man ist davon, glaube ich, wieder abgekommen, weil Mitnahmeeffekte befürchtet wurden. Ich meine, könnte ich ja machen, nicht? Also wenn jetzt einer sagt, ja, also wenn sie ihr Auto nachweislich abmelden, endgültig abmelden und kein neues kaufen, dann gibt es die Summe X. Kannst du ja gerne dann mit meinem Zweitwagen, der zufälligerweise bei dir vor der Tür parkt, fahren. Ne? Das wäre ja okay, Holger, das wäre ja okay. Dann wäre ein Auto weniger, das wäre ja okay. Das könnte man tun. Ich hätte dann ja zwei. Ach, du hättest zwei Autos. Ich hätte dann zwei Autos. Also, du würdest eins anschaffen, damit ich fahren kann. Genau. Das finde ich nett von dir. Ist nett, ne? Also, naja, aber ich meine, guck mal, brauche ich ja gar nicht, weil ich habe ja ohnehin drei Autos. Ja, würde einfach eins abmelden, die Prämie kassieren. Ja. Okay. Das ist tatsächlich dann, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mitnahmeeffekte da so groß wären, dass es nicht trotzdem sinnvoll wäre, sich um sowas zu kümmern. Na, dann designe doch mal so ein Ding, ja, so ein Programm, also diese Mobilitätsprämie. Jeder kriegt eine Mobilitätsprämie und muss dann davon, was muss er davon bezahlen? Ja. Ja, oder was muss er davon nicht bezahlen? Also Mobilitätsprämie, also steuerlich gibt es sowas ja schon, die Pendlerpauschale, die berühmte. Mm. Mein Hassthema. Ja, gut, aber die fördert ja die Mobilität, die heute gar nicht mehr gewünscht ist. Na, die fördert vor allen Dingen die Zersiedelung. Ja, dann sind da noch Nebeneffekte, die die ganze Sache eben kontraproduktiv machen. Nicht? Aber da gibt es ja seit einiger Zeit die Möglichkeit, die eben auch anzusetzen, egal womit du fährst. Nicht? Also wenn du jetzt die Möglichkeit hast, eben mit dem Zug zu fahren, dann kannst du die gleiche Entfernungspauschale ansetzen, als wenn du mit dem Auto fährst oder mit dem Fahrrad, noch besser. Ja. Und das geht auf der einen Seite in die richtige Richtung, also weg vom Verbrennungsmotor, weil man ja dann sagt, guck doch mal, was kostet mich weniger Geld? Und ich kann trotzdem die gleiche Entfernungspauschale ansetzen, als wenn ich mein Auto betanken würde. Auf der anderen Seite, bin ich wieder bei dir, fördert es weiter die Zersiedlung. Ja, also das ist ein Riesenproblem. Ja. Ja. Das ist eigentlich das größere Problem daran, dass wir überhaupt so weit weg von Bahnhöfen, von allem Möglichen angefangen haben zu wohnen, weil wir uns nie Gedanken darüber machen mussten, was es uns eigentlich kostet, zur Arbeit zu fahren. Und das Schlimme daran ist, das ist auch kein kognitiver Prozess. Also es ist ja nicht so, dass du sagst, wohin baue ich denn mein Haus? Ach, ich baue es 30 Kilometer in die Richtung, weil der Staat bezahlt es mir ja. So denkst du ja nicht, sondern der Gedanke, es kostet mich mehr Geld, 30 Kilometer weiter weg zu wohnen, der existiert in deinem Kopf gar nicht. Das haben wir da hingekriegt. Und dieses Umdenken, weil man ja in die Köpfe wieder zu kriegen, das ist weil man ist ja völlig, weil völlig problemlos die 30 Kilometer mit dem ewig vor der Tür bereitstehenden Auto zurücklegen kann. Ja, genau. Das ist da haben wir uns echt in so eine ganz komische Sackgasse manövriert. Der Produzent will was. Götz, bitte. Naja, also in Metropolen Berlin, Köln, Hamburg ist ja noch ein ganz anderes Problem. Die Leute ziehen ja nicht unbedingt raus, weil es so schön grün ist oder weil sie die Pendlerpauschale haben wollen, sondern weil sie für ihre geplante vierköpfige Familie, weil sie keinen Wohnraum finden. Ich sage auch nicht, die ziehen raus, weil sie die Pendler, das ist eben das Problem, die ziehen nicht raus, weil sie die Pendlerpauschale haben können, sondern die überlegen sich gar nicht, wohin sie ziehen, weil es die Pendlerpauschale gibt. Also das ist so ein, praktisch so ein Blindspot im Nachdenken. Bei den Metropolen, da könnte man ja zum Beispiel auch sagen, ja, wenn du rausziehst, zieh doch entlang der Bahnstrecken aus. Und das passiert ja auch. Also Berlin zum Beispiel, die Stadtplanung, also die Vergrößerung der Städte, passiert ja tatsächlich auch entlang von Bahntrassen und sowas. Ja, aber nur da sind inzwischen die Mieten ja schon fast so hoch wie in den Zentren. Nur, dass man eben für die Summe X, die die Familie noch gestemmt kriegt, ein bisschen mehr Wohnraum hat. Ja. Nicht? Aber grundsätzlich sind die Mieten da auch inzwischen in einem Bereich angekommen, die nicht mehr familienkompatibel sind. Aber ja, nur, zumal du ja, wenn du auf dem Land baust du ja, wie du schon sagtest, größer. Ja. Vielleicht willst du auch trotzdem nur eine 42 Quadratmeter Wohnung haben, aber die kriegst du halt im Erkner gar nicht, weil unter 80 Quadratmeter baut da keiner. Ja, noch so ein Thema. Ein schwieriges, also da sieht man, dass Mobilitätsförderprogramme, die vielleicht in grauer Vorzeit mal erdacht wurden, inzwischen dringend neu formatiert werden müssen. Wie wäre es so? Wir schaffen die alle ab und jeder, der es haben will, soll begründen, warum. Naja. Da bin ich mal gespannt. Du, die sind ja sehr klar. Ich kann auch begründen, warum ich das haben will, obwohl ich alle Podcasts zu Hause aufnehme und so. Aber also, dass man einen Rahmen setzt vielleicht, aber dass man nicht einfach so gießkannenartig, wie wir das im Moment machen, dahin geht. Naja, damit kommen wir wirklich in den, also Förderpolitik, ich möchte keine Förderprogramme definieren. Eben. Ja, da es ist wirklich, also insbesondere vor dem Hintergrund unseres Gesellschaftssystems, mein Lieber. Oder eine dem anderen die Butter am Brot nicht gönnt, ne? Ja, kommt ja noch hinzu. Stullenförderungsgesetz. Also Mobilitätsförderung. Ja. Also was haben wir jetzt? Wir haben also das Dieselprivileg kurz abgearbeitet. Kurz wir haben abgeschafft. Das Dienstwagenprivileg, dann waren wir jetzt bei der Pendlerpauschale. Ja. Die ja auch ständig im Feuer steht. Also da wird ja immer wieder davon geredet, ja, die müssen wir eigentlich abschaffen. Müssen wir eigentlich auch alleine, also tatsächlich, das ist der Witz ist, meiner Meinung nach müssen wir die eben wegen dieses Zersiedelungsproblems abschaffen. Dass man einfach sagt, nö, wer jetzt noch so und so viele Kilometer vom nächsten Bahnhof entfernt ein Haus baut, der hat selber Schuld. Nicht mehr. Der hat selber Schuld. Weißt du, irgendwie, dass wir anfangen als Gesellschaft, also unsere Siedlungsart neu zu überdenken. Das ist ein aber witzig langer Prozess natürlich, weil du da auch Investitionszeiträume von 50 Jahren. Aber das heißt ja auf Deutsch dann wieder eigentlich Verzicht. Ja, eigentlich ist es ja Verzicht, denn der jüngere Mensch, der eine Familie gründen will, der meinetwegen Kinder plant, der braucht Platz. Also Mindestplatz braucht er. Dem müssen wir einen Anspruch an den Staat gestatten, dass dieser Platz in nicht mehr als, weiß ich nicht, 3,5 Kilometern vom nächsten Bahnhaltepunkt entfernt geschaffen wird. Soweit die Theorie, aber da würde ich gerne hin. Weißt du, das ist so meine gesellschaftliche Vision. Ich bleib lieber da, wo wir jetzt sind. Also meinetwegen, lass die Pendlerpauschale bestehen und ich wohne weiter im Grün. Und besser ist es, man sorgt dafür, dass es überall eine vernünftige Netzabdeckung gibt. Man sorgt dafür, dass das Thema Homeoffice nicht mehr von irgendwelchen Betriebsräten organisiert wird, sondern so wie es jetzt ist zum Beispiel. So in der Pandemie sagt der Verordnungsgeber, Arbeitgeber, du musst Doppelpunkt deinen Mitarbeitern Homeoffice ermöglichen. Ja. Du musst. Du hast ein Recht. Genau, der Mitarbeiter muss ein Recht haben. Aber der Witz ist ja, genau das, zumindest jetzt natürlich durch die Pandemie, hat dazu geführt, dass die Leute wie bescheuert Immobilien auf dem Land nachfragen und da die Preise dann auch wieder steigen. Naja, und sondern auch von Gebrauchtwagen. Die explodieren ja geradezu. Nächste Sendung. Gebrauchtwagenpreise. Vielen Dank. Bist du dabei? Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm.